jemand namens Nee, aber jetzt müsstest du mich hören. Nee? Nein? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Nee? Auch nicht irgendwie ganz leise? Doch, doch, doch, ganz leise. Hallo? Ja, genau. Oh, das soll es aber auch sein. Mindestens 10 Sekunden. Ja, genau. Du hast gerade erst Nee gesagt. Es ist sehr leise. Das müsstest aber du vielleicht bei dir leise einstellen können. Bei Master, da kannst du es... Ja, genau. Das, oh Gott, das ist, als würde ich mit zwei von dir reden. Ja. Bei Master? Ah, ich nehme den anderen ab. Okay. Soll ich den ganz aufdrehen? Ja, das wäre ganz gut. Bist du noch da? Ich bin noch da. Okay. Hallo? Kannst du mich hören? Hallo? Irgendwas? Hallo? Hallo? Irgendwas. Hallo? Ja, das ist ja auch in Ordnung. Das macht ja nichts. Doch, natürlich können wir das, weil unsere beiden Signale dann zusammengefasst werden. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt sehr laut ist für dich oder ob du das jetzt... Es ist recht. Ja, okay. Aber vielleicht kannst du das bei dir ja nochmal regeln. Ah, okay. Okay. Ich gehe übers Mikrofon. Vielleicht... Ja? Okay. Gut, ich nehme das Telefon weg, ja? Erstmal. Okay. Kannst du dein Mikrofon ein bisschen lauter machen? Hallo? Oder hast du dein Mikrofon ganz ausgeschaltet? Nee. Mikrofon vielleicht ein bisschen lauter. Hallo? Ja, das ist besser. Wesentlich besser. Ich hab... Hörst du mich? Ja. Nee? Doch. Ich höre dich. Wie geht das? Wieso? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Achso, du bist aber wahrscheinlich mit dem Mund näher rangegangen. Ja? Ja. Okay. Okay, du kannst aber jetzt... Also jetzt sind warte, wir wahrscheinlich ich mach dich noch ein bisschen... Ja? Ich hab's runtergeklappt. Ah, du hast es... Ja, der, das könnte durchaus besser sein. Cool. Hm. Okay. Hm. Ja? Du hörst mich, ja? Okay. Ja. Oh, mein Brot hat geklingelt. Ich, bin in 2 Minuten wieder da, ja? Alles klar. Ich muss kurz das Brot aus dem Ofen holen. Ja, hol mal. Okay. Ja? Jo. Okay, bis gleich. Bis dann. Kannst du mich hören? Ja. Hallo? Ich höre ein ganz mieses Echo. Kannst du mich hören? Ja, ich höre dich. Hallo? Hallo? Kannst du mich nicht hören? Hallo? Ein ganz mieses Echo. Ja, das kann das sein. Du hörst mich mega verzögert. Hallo? Doch, ich kann dich hören. Ich höre dich jetzt sehr gut. Ja. Ich höre dich gut. Hallo? Lass uns das Telefon benutzen. Okay. Hallo? Hallo? Ja, das lass uns das Telefon besser, machen. Oder? Außerdem höre ich da nicht immer meine eigene Stimme in so einem Möhm. Ich kann das nicht ab. Kann man das irgendwie wegmachen? Na, ist auch nicht so wichtig. Die Dreiviertelstunde ist sowieso schon im Lüpfen.